es ist ja schon eine ganze Weile her, da wollte ich mal eine deiner Autorinnen heiraten. Was ist eigentlich aus ihr geworden, Nadine Maria Schmidt? Eine Künstlerin, die hier auf Radio Marabu läuft. 2018 war sie etwas kürzer getreten, weil sie hat ein Kind bekommen. Oh je, wenn man die Frau nicht ständig belagert, wenn man nicht dranbleibt, dann wird das halt nichts mit dem Heiraten. Aber ich habe ja einen neuen Tipp. Künstlerin aus Nürnberg passt auch zu unserem Tucher Christkindlesmarktbier, mit dem wir heute uns während der kommenden 60 Minuten abfüllen. Die Karin Rapanzl aus Nürnberg, und das Lied heißt "Eine Woche vor Weihnachten machst du mit mir Schluss und sie wäre ja dann frei". Und damit eröffnen wir den Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Eine Woche vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Hätt's nicht noch bis ein Worten Kind. Am Ende war ich an dich gewähnt und du haust ab. Bei Papa hast verschissen, ihr zwei wart's keine Freund. Komm lang vom Fußball, er sagt, du bist erlaub. Unsere Winterurlaubspläne so schnell dahin. Schwarze Pisten aus den Nia weg von Traut. Jetzt fährt sie wieder ab mit meinen neuen Ski. Die hat so weit vom Schlepper. Eine Woche vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Hältst nicht da, bist ein Wortenkind. Alle glücklich, alle froh, fest der Liebe sowieso. Feiert so nimm mich, weil ich bin nimmer froh. Deine Weihnachtsgeschenke ganz liebevoll ausgewählt. Bring ich heut zum Roten Kreuz, ja ich kann's. Per Telefon aus Schlussbruch, du hast ihn nicht verwollt. Verschluck die bitte an der Weihnachtsgans. Eine Woche vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Hältst nicht nah, bist ein Wortenkind. Alle glücklich, alle froh, fest der Liebe sowieso. Feiert so ne Mie, weil ich bin nimmer froh. Eine Woche vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Bis ein Wortenkind. Ole glücklich, ole froh, fest der Liebe sowieso. Feiert so ne Mie, weil ich bin nimmer froh. Eine Woche vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Erspar mir bloß den letzten Abschiedskuss. Ich trink drei Glühwein gegen Durst, dann schmus ich mit deinem Spätzl, mir ist wurscht. Frohe Weihnachten, jetzt schleich dich aus meinem Leben. Geh bitte, schleich dir aus meinem Leben. Also ich muss ja mal sagen, das klang jetzt wenig romantisch mit der Weihnachtsgans. Die Frauen scheinen ja in unseren Tagen hier nicht so sehr auf Romantik zu stehen, oder? Das könnte sich aber jetzt auch positiv ändern durch die Migration. Also in den anderen Kulturen ist ja die Position der Frau ein wenig anders. Nennen wir es Rückbesinnung, Renaissance der Romantik. Eine Renaissance der Romantik durch Migration. Das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Das wird schon wieder ein sehr, sehr aufregender Marabu-Flashback, der Weihnachtsflashback 2018. Und die Karin Rapanzl hat uns aber geflissentlich eine neue Single geschickt, "Wenn ich tot bin", und die spielen wir jetzt. Gestern in der Herrgottsfrühe, da Leitsturm an meiner Tür. Ein gruseliger Typ im schicken Zwirn mit zwei Händel auf der Stirn. Schwarze Sonnenbräune irgendwie. Es ist doch drei in der Früh. Notflug steckt der Feier, oh die Bär mit Totenkipf auf seine Arme. Musik. Interessanz für mich, ein Handel so pur, da wirst du Angebot, das man nicht ausschluckt, bei einem dann das Gewissen ewig blockt. Handel, ich hab, was du brauchst, was du dir wünschst, das gebe ich dir. Alles ist möglich, nix vergeblich, ich bin dein Freund, vertrau nur mir. Und Vanille-Zigarillo liegt noch in der Luft. Ich bin ganz baff, kann nimmer schluffen. Was kann ich mir da erhoffen? Alles, was ich möchte, es klingt schon gut. Doch denke ich an, sei stimmt, dann friert mir's Blut. Trau immer, oh, wenig zum Verlieren. Ja, nicht aufs Herz, nicht auf mein Hirn. Hallo, hier ist die Karin Raab-Hansl. Ich wünsche euch ein wunderschönes, entspanntes Weihnachtsfest. Ihr hört Radio Marabu. Das war die Karin Raab-Hansl im Marabu-Weihnachtsflashback 2018 mit Fischer und Göbel. Die Adventszeit ist ja traditionell eine Zeit, in der man auch gerne mal Bilanz zieht. In dem Falle wollen wir uns erinnern daran, dass wir ja mal einen Flashback gemacht haben über Thüringen, das rot-rot-grün regiert wird. Fischer lebt noch dort. Ich bin vor langer Zeit geflohen nach Hessen. Ja, was meinst du, wie sieht's da mittlerweile aus? Wir hatten ja einen Marabu-Flashback gemacht über das rote Thüringen und haben dort sehr, sehr große Gefahren beleuchtet von extremistischen Gruppen, zum Beispiel im katholischen Norden oder von Grenzschließungen und so. Ich muss sagen, so schlimm ist es eigentlich nicht. Wenn ich Bodo Ramelow heute so erlebe, hat er nichts von Karl Marx umgesetzt. Also seine Reden klingen also eher wie von der Bertelsmann-Stiftung geschrieben. Sehe ich keine Gefahr. Und wir haben jetzt mal bei den Genossen und Kollegen vom MDR hineingeschaut und dort gibt es einen interessanten Bericht. 4 Jahre Rot-Rot-Grün. CDU und Linke ziehen Bilanz. Es kann natürlich nicht sein, dass nur CDU und Linke Bilanz ziehen. Genau, also was sagt die CDU? Die CDU sagt, als größte Oppositionspartei im Thüringer Landtag zieht eine verheerende Bilanz nach 4 Jahren Rot-Rot-Grün. Wundert uns das? Nein, eigentlich nicht. Die Linke sieht Rot-Rot-Grün nach 4 Jahren als starke Kraft in Thüringen. Auch das wundert uns nicht. Und dann haben wir natürlich noch unseren Kameraden Björn Höcke von der AfD-Fraktion. Und er hat gesagt, Thüringen sollte entsprechend des Koalitionsvertrages demokratisch, sozial und ökologisch vorangebracht werden sollen. Das Gegenteil davon sei der Fall. Auch das nicht verwunderlich. So viel zu Thüringen, mehr aus Thüringen gleich, aber zuvor romantische Musik. Genau, von Herbert Roth, dem Vater aller Volksmusiker. Andreas Gabalier dürfte ihm eine Menge verdanken. Wir hören ihn jetzt mit Berge im Winterkleid, den guten alten Herbert Roth. Berge im Winterkleid, Spuren im Schnee, einsam die Wälder, still ruht der See. Wege voll Heimlichkeit im Wald und Feld. Berge im Winterkleid, schön ist die Welt. Der Sommer ist vergangen, der Herbst kam in das Land. Nun ziehen wir in den Winter, beide Hand in Hand. Berge im Winterkleid, Spuren im Schnee. Einsam die Wälder, still ruht der See. Wege voll Heimlichkeit in Wald und Feld. Berge im Winterkleid, schön ist die Welt. Kleid, Spuren im Schnee, einsam die Wälder, still ruht der See, Wege voll Heimlichkeit in Wald und Feld, Berge im Winterkleid, schön. Der große Thüringer Volksmusikant Herbert Roth, ich möchte behaupten, es gibt nur ganz, ganz wenige Tankstellen und öffentliche Toiletten, die er nicht besungen hat. Das war Berge im Winterkleid und Winterkleid ist ja auch wieder eine Renaissance der Romantik. Steine und Bäume nicht zu vergessen. Auf jeden Fall. Und natürlich den Rennsteig, das berühmte Rennsteiglied, die Nationalhymne von uns Thüringern, das stammt natürlich auch von Herbert Roth. Ja, im Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel wollen wir unserer Heimat Thüringen ein kleines Denkmal setzen. Ich bin Göbel, 1,85 in Socken, irgendwann im vorigen Jahrhundert im schönen Eisenach geboren. Nicht perfekt, aber wer ist das schon? Es zählen die inneren Werte. Tja, und ich bin Fischer, 1,70 Meter hoch, circa 47 Jahre alt, als rotes Kind in Erfurt geboren. Nicht perfekt, aber wer ist das schon? Ja, auch bei mir zählen die inneren Werte. Und jeder Thüringer weiß, Erfurt, Domplatz, hallo, ich bin Rupfi. 27 Meter hoch, circa 75 Jahre alt, als Rotfichte. Im roten Thüringen mit einem roten Ministerpräsident natürlich eine Rotfichte, was sonst? Im Ilmkreis geboren, jetzt stehe ich gerupft auf dem Domplatz in Erfurt. Ich bin nicht perfekt, aber wer ist das schon? Zählen für euch auch die inneren Werte? Euer Rupfi. Thank you. O Tannenbaum, Jo Kurzweg und sein Orchester. In dem Falle ging es um einen Tannenbaum. Wir haben aber vorhin über Rupfi gesprochen, die tapfere Rotfichte auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt, auf dem Domplatz. Sag mal, Rupfi hat doch auch bestimmt schon so eine gewisse Berühmtheit erlangt, so eine gewisse Fangemeinde. Weiß man denn, wie viele Likes bei Facebook Rupfi mittlerweile hat? Ich habe gerade mal nachgeschaut, Göbel, und muss zu meinem Entsetzen feststellen, 3.981 Likes. Und weißt du, was das Schlimme ist? Wir reißen uns bei Radio Marabu seit 35 Jahren den Arsch bis zur Halskrause auf und haben 3.848 Likes. Also Rupfi hat mittlerweile mehr. Die Welt ist einfach ungerecht, aber letztlich sind wir doch auch Fans von Rupfi. Wir mögen Rupfi einfach, oder? Auf jeden Fall. Nicht mögen wir Antenne Thüringen. Das ist das Popprogramm aus Thüringen. Die hängen sich da richtig hart ran an Rupfi. Und wir haben aber jetzt einen Titel im Programm, wo es mal eine Überschneidung mit diesem kommerziellen Hörfunkveranstalter der RTL-Gruppe gibt. Und das wäre Wham. Da haben wir doch einen Weg gefunden, Wham zu spielen. Genau. Lass es uns spielen, da haben wir es hinter uns. Last Christmas. Save me from tears. Last Christmas geschafft. Wieder mal im Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Übrigens, unsere Rubrik Kein Flashback ohne Bowie soll auch im Weihnachtsflashback nicht fehlen. Wir haben jetzt Where Are We Now aus seinem Comeback-Album The Next Day. Genau, und das hören wir jetzt. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, remember the Strasbourg. A man lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Twenty thousand people, Crosbers and Booker, fingers are crossed just in case, walking the dead. Eigentlich Migrantenmusik? Könnte man so sagen, ja. Das ist ja westliche Dekadenzmusik sozusagen, die hier nicht immer heimisch war. Wir kommen gleich zu Thüringer Musik zurück, hier im Marabu Weihnachtsflashback 2018 mit Fischer und Göbel. Aber erstmal zu einem Vorfall, weswegen wir auch überlegt haben, ob das Migrantenmusik ist, David Bowie nämlich. Es hat sich neulich auf einem Thüringer Weihnachtsmarkt etwas Unglaubliches zugetragen. Fischer, bitte berichte. Das war in der thüringischen Stadt Gera. Grund für den Unmut war eine Kundgebung afghanischstämmiger Mitbürger. Die Stadtverwaltung hat dazu eine Stellungnahme abgegeben. gegeben. Eine Kundgebung einer afghanischen Gemeinschaft in unmittelbarer Nähe des Weihnachtsmarktes habe die Besucher durch laute, landestypische Musik irritiert. Bei der Kundgebung handelt es sich laut der Linken um eine angemeldete politische Aktion unter dem Slogan »Krieg ist keine Lösung, Frieden für Afghanistan«. Diversen Gästen des Weihnachtsmarktes und Internetnutzern habe diese Aktion sichtlich weniger zugetan. Nach der Veröffentlichung eines Videos auf Facebook hagelte es scharfe Kritik. Der Verfasser des Videos schrieb Folgendes. Jetzt müsste man sich den Gera-Dialekt vorstellen. Frohe Weihnachten. Die meisten Gärchen waren wohl durch dieses Treiben der Linken, aber so ähnlich. Wir machen es jetzt mal auf Halbhochdeutsch. Die ja ihr Büro bekanntlich gleich neben dem Märchenmarkt haben, auf äußerste irritiert und verärgert, fühlten sich provoziert und der weihnachtlichen Stimmung beraubt. Also Göbel, mir raubt der ganze Kommerz seit 30 Jahren die weihnachtliche Stimmung. Da ist schon nicht mehr viel zu rauben, ne, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Wie lösen wir das Problem mit der afghanischen Musik auf dem Weihnachtsmarkt? Naja, vielleicht in geräumten Häusern im Keller solche Kundgebungen stattfinden zu lassen. Dann müsste sich niemand mehr afghanische Musik auf einem deutschen Weihnachtsmarkt gefallen lassen. Und es gibt natürlich dann noch eine Mitteilung der Stadt Gera. Die Kundgebung ist im Sinne der Versammlungsfreiheit ordnungsgemäß angemeldet. Und der Bürgersteig gehöre rein formal betrachtet nicht zum Weihnachtsmarkt, wodurch es überhaupt erst zu der Situation kam. Ja, vielleicht kann man die Situation aber auch anders lösen, nicht im Keller, sondern da könnte ich hier einen Vorschlag aus der Frankfurter Stadtpolitik mit einbringen. Wir haben ja ein Problem mit Nilgänsen, die sich hier niederlassen, und man hat im Frankfurter Ostpark einen Sichtschutzzaun errichtet, um die Nilgänse von dem Weiher dort fernzuhalten. Funktioniert in der Praxis überhaupt nicht, aber vielleicht wäre das ja zumindest nicht akustisch, aber optisch irgendwie so eine Abschirmung vom Weihnachtsmarkt zur Kundgebung. Man müsste dann das Ganze nicht mehr zumindest visuell zur Kenntnis nehmen. Ja, und den besorgten Bürgern in Gera kann ich auch natürlich nachlegen. Es gibt natürlich noch einen anderen Platz in Thüringen, der nicht zum Weihnachtsmarkt Gera gehört. Das ist der Winterwald. Und da kommen wir doch direkt zu dem nächsten Künstler. Und das ist wieder Herbert Roth, unser Thüringer Volksmusikant. Eine Schlittenfahrt durch den Winterwald. Schlittenglocken klingen an mein Ohr, darum habe ich eine Winterreise vor. Jedes Jahr, wenn's draußen wieder schneit, sing ich mein Lied voller Freude. Eine Schlittenfahrt durch den Winterwald und dazu noch eine Peitsche, dass es knallt. Über Berg und Tal geht's mit Hü und Pott, das macht unsere beiden Schlittenpferdchen flott. Der Wind auf von Bergeshöhen, ja, das macht uns gar nichts aus. Wenn die Sterne am Himmel stehen, zeigt der Mond den Weg nach Haus. Und dann fahren wir durch den Winterwald, halleluja, ho, die Peitsche lustig knallt. Über Berg und Tal geht's mit Hü und Trott, das macht uns so flott. Schlittenfahrt durch den Winterwald. Unser Thüringer Volksmusik-Nationalheld Herbert Roth war das im Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Nochmal zurück zum Thema Migrantenmusik auf dem Weihnachtsmarkt. Der Wolf als solcher ist ja auch ein Migrant. Er kam ja aus Polen wieder zu uns hier nach Deutschland und er löst, wie alle Ausländer, die hierher kommen, natürlich auch Ängste aus. Da gibt es zum Beispiel eine T-Online-Umfrage, nach der jeder vierte Bewohner dünn besiedelter Gebiete die wachsende Zahl freilebender Wölfe in Deutschland als Gefahr ansieht oder persönlich wahrnimmt. In sehr dicht besiedelten Gebieten sieht das wieder ganz anders aus. Das kann ich zum Beispiel hier mit unserer Erfahrung hier in Hessen im Rhein-Main-Gebiet illustrieren. Mittlerweile ist ja der Wolf von der Lausitz über Sachsen und Thüringen auch ins Rhein-Main-Gebiet gewandert, zumindest einzelne Exemplare. Was aber für diese bisher immer schlecht ausging, weil sie sich mit der Dichte des Autobahn- und Schnellstraßennetzes überhaupt nicht auskannten, damit nicht zurechtkamen und überfahren wurden. Da muss man natürlich sagen, in Polen und Lausitz sind die Überlebenschancen für den Wolf dann entsprechend höher, weil ja die Autobahndichte, auch die Hochhausdichte dort wesentlich geringer ausfällt. Völlig richtig, da sind die Überlebenschancen für den Wolf natürlich viel, viel größer als hier im Rhein-Main-Gebiet. Also eine Warnung an die Wölfe, wenn sie uns zuhören, bleibt lieber fern von hier. Ist sehr gefährlich für Wölfe hierher zu kommen. Und damit, glaube ich, sind wir schon bei unserer nächsten Rubrik im Weihnachtsflashback. Brecht hat recht. Das stimmt und im Winterwald könnten die Wölfe auch zuhören, weil wir ja auf Kurzwelle dort sehr gut zu empfangen sind. Wir haben mal Brecht und den Wolf eingegeben und einen Aufsatz gefunden zur sprichwörtlichen Dialektik bei Bertolt Brecht. Dieser Aufsatz ist von Wolfgang Mieder und trägt den Titel »Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf«. Daraus zwei kurze Zitate in seinem aufschlussreichen Aufsatz »Volkstümlichkeit und Realismus« 1938. Stellt Bertolt Brecht programmatisch fest, dass das Volk, das die Dichter, einige davon, als seine Sprachwerkzeuge benutzt, verlangt, dass ihm aufs Maul geschaut wird, aber nicht, dass ihm nach dem Maul gesprochen wird. Fast schon aphoristisch kommt Brecht in weiteren Überlegungen zum Thema Volkstümlichkeit zu dem an Luther erinnernden Schluss, dem Volk aufs Maul schauen ist etwas ganz anderes, als dem Volk nach dem Mund reden, passt in die heutige Zeit. Weiteres Zitat, einige Monate vor seinem Tod sprach Brecht im Jahr 1956 auf dem 4. Deutschen Schriftstellerkongress in Berlin von dem Aufbau einer neuen Welt, woran die sozialistische und realistische Schreibweise teilzunehmen hat, durch das Studium der materialistischen Dialektik und das Studium der Weisheit des Volkes. Und es gibt noch ein direktes Zitat mit dem Wolf. Wehe, auf den Tischen stehen die Unmündigen, spielend, zeigen sie, was sie gesehen haben, wie sich der Mensch verhielt zu dem Menschen und ihm ein Wolf war. Fischer und Göbel sind keine Schafzüchter. Wir haben demzufolge auch nichts gegen den Wolf und wollen ihn auch nicht wieder abschieben und spielen jetzt im Weihnachtsflashback Stefan Waggershausen und Annette Louisanne. Der alte Wolf wird langsam grau. An der Bar und schaut sich um. Er sagt nicht viel, er weiß warum. Er hat ein Leben lang sein Wild gejagt. Sein Wolfinstinkt hat noch nie versagt. Dann fährt er es hoch, das Wolfprogramm. Er lächelt charmant. Die Rehe kommen näher ran. Sie warten voller Lust auf seinen Biss. Wie lange ist es her, dass er eins von diesen Rehen riss? Der alte Wolf wird langsam grau. So heißt CMS schlau. Der junge Wölfe weg. Noch haben die vor ihm Respekt. Der alte Wolf wird langsam grau. Kommt nur noch selten aus dem Bau. Augen schaut das Reh an, was so ein alter Wolf noch hat. schleicht auf leisen Sohlen heim. Der alte Wolf wird langsam grau, so heißt er, ist schlau. Noch beißt der junge Wölfe weg, noch haben die vor ihm Respekt. Der alte Wolf wird langsam grau. Wird langsam grau, Stefan Wackershausen und Annette Luzon. Es sei natürlich noch gesagt, dass unsere polnischen Nachbarn, die ja in diesem Jahr im Dezember 2018 auch eine Umweltkonferenz abhielten in dem wackeren Städtchen und von mir oft bereisten Städtchen Katowice, auch ganz, ganz große Wursthersteller sind, das weiß man auf der ganzen Welt, wunderbare Pasteten herstellen, also falls es mit der Integration des Wolfes nicht so richtig. Aber Göbel, du wolltest auch noch was sagen? Natürlich wird die Wurst nicht aus dem Wolf gemacht, das ist klar, der steht ja unter Naturschutz, aber der Wolf, die Migranten und die Wurst, dazu wollte ich auch noch was sagen, und zwar, weißt du, was ich scharf finde? Wenn man auf einer Islamkonferenz mit hauptsächlich muslimischen Teilnehmern Blutwurst anbietet, die ja bekanntlich aus Schweinefleisch gemacht wird, da war Seehofers Heimatministerium wirklich kreativ, alle Achtung. Man kann gar nicht kreativ genug sein, um unsere ausländischen Mitbürger an die hiesigen Esstraditionen zu gewöhnen. Fischer und Göbel haben natürlich nichts gegen Schweinefleisch, absolut nichts, denn bekanntlich besteht ja das Thüringer Nationalgericht die Rostbratwurst aus Schweinefleisch. Und den integrationswilligen Muslimen in Thüringen sei natürlich gesagt, die ordentliche Schweinebratwurst muss sich verdient werden durch Wintersport im Thüringer Wald, und da sind wir wieder bei unserem Helden Herbert Roth. Schier frei, der Schnee liegt mächtig und die Luft ist klar und rein. Unser Land liegt heut so prächtig, hell im Winter Sonnenschein. Freie Bahn, alles ran, wer da Schneeschuh laufen kann. Heut geht es munter, bergauf, bergrunter, beim Wintersport hier im Thüringer Wald. Am steilsten Hange wird uns nicht bange, vor tiefen Gräben machen wir nicht Halt. Und am Rennsteig gibt's ein Wiedersehen, denn da trifft sich Jung und Alt. Da kann man rodeln und dazu jodeln beim Wintersport hier im Thüringer Wald. Holliadina, Holliadina, ist der Schneekopf erst gezwungen, geht's mit Schuss hinab ins Tal. Auf der Schanze wird gesprungen, Schwung. So mit Schwung bringt es die Begeisterung. Heut gibt es munter, bergauf, bergunter, beim Wintersport hier im Thüringer Wald. Am steilsten Hange wird uns nicht bange, vor tiefen Gräben machen wir nicht halt. Und am Rennsteig gibt's ein Wiedersehen, denn da trifft sich Jung und Alt. Da kann man roden und dazu joden beim Wintersport hier im Thüringer Wald. Holla, ja, holla, holla, ja, holla. Wintersport im Thüringer Wald, das war unser Nationalheld Herbert Roth. Wir haben hier ein bisschen über Migration gesprochen. Da gibt es noch eine interessante Meldung aus unserem wackeren Nachbarland Dänemark. Die Dänen wollen kriminelle Migranten auf die Tollwutinsel verbannen. Also die Olsenbande ist ja mittlerweile komplett verstorben. Die Insel Lindholm ist unbewohnt. Seit Jahren betreibt das Veterinäramt hier Seuchenforschung. Dänemark will auf dem 7 Hektar großen Eiland ein Ausreisezentrum für kriminelle Ausländer errichten. Das stößt auf Widerstand, berichten mehrere Medien. Ich kann ja den Dänen vielleicht den Tipp geben, sie sollen sich mal mit Seehofers Heimatministerium austauschen, wie man Muslime am besten verkrault, mit Schweinefleisch zum Beispiel. Und da fällt mir das Lied von Dirk Zöllner ein, Keine Schweine, Text natürlich von Werner Kramer. Wir haben dazu ein Interview gemacht und der sehr beherzte Organisator der Veranstaltung hat, während wir vorne über das Thema Schweinefleisch sprachen, hinten Klöpschen im Ofen warm gemacht. Und wir wollen jetzt an dieser Stelle die Zöllner spielen. Das war die Nummer 1 auf Radio Marabu 2017. Keine Schweine. Zöllner, keine Schweine im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Satire zu Weihnachten, das ist ja so eine Sache. Ein weites Feld, nicht einfach, aber wir geben unser Bestes im Weihnachts-Flashback. Was kann man dazu sagen? Du hast, glaube ich, noch eine aktuelle Meldung dazu. Ja, und die wird 1:1 so übernommen von unseren Kollegen vom MDR. Empathieforscherin Tanja Singer hat ihr Amt als Direktorin für Neurowissenschaften am Leipziger Max-Planck-Institut niedergelegt. Laut Max-Planck-Gesellschaft hatten sich Vorwürfe von eklatantem Fehlverhalten und Mobbing bestätigt. Da war wohl jemand nicht empathisch genug, vermute ich jetzt mal. So ähnlich ist es. Wir haben jetzt aber ein satirisches Werk. Genau, der Schauspieler, Architekt und Liedermacher Harald Wandel. Weihnachten ist exklusiv auf Radio Marabu. Weihnachten ist, wenn die Welt unter nassem Schnee versinkt und die Bäume so tun, als wären sie tot. Wenn die Menschen ihre Ernährung umstellen auf Pfefferkuchen und Rosinenbrot. Wenn der Sovi-Student als Knecht Ruprecht verkleidet in der Ladenzone jobbt. Wenn der Vati mit einer Säge unterm Seemannspullover durch die Tannenschonung robbt. Wenn sich Kinderchorjubel gnadenlos in die kalten Ohren frisst. Weihnachten, Weihnachten ist. Weihnachten ist. Wenn ein zipfelbemützter Akkordeonist vor dem Kaufhaus sitzt und zurück muss Maschine La Paloma spielt. Wenn die Mutti endlos lange auf das Sonderangebot vom Sehnsuchtsort Schuhladen schielt. Wenn man Grußpostkarten mit Herzenswünschen für die Lieben unterschreibt. Wenn das Einzelkind Au-pair in Down Under verheult mit den Eltern skypt. Und lustvoll kommen Entsetzensschreie vom Achterbahngerüst. Weil Weihnachten, Weihnachten ist. Weihnachten ist, wenn der Gabentisch der Sozialstation unter Delikatessen abgelaufenen Datums kracht, überm Marktgewühl wummert die Disco stille Nacht, heilige Nacht. Ein Empfänger von ALG2 geht vorbei und duftet nach Dosenbier und ein Bürger mit Migrationshintergrund sagt sich gemütlich hier. Und die Soko-rote Mütze agiert in der Menge voller List, weil Weihnachten, Weihnachten ist. Weihnachten ist. Wenn der Tetrapack-Punsch vom Imbiss die Nasen färbt, bis sie rot aussehen. Wenn Öchslein und Esel aus der Mastanlage vor dem Schlachthof Schlange stehen. Wenn die Einkaufskörbe vom Supermarkt sich beulen wie vor einer Hungersnot. Wenn im Anblick einer schwarzbraunen Ente Familienfehde droht. Und irgendwer hat Geburtstag, war das nicht dieser Jesus Christ. Weil Weihnachten, Weihnachten ist. Und irgendwer hat Geburtstag, war das nicht dieser Jesus Christ, weil Weihnachten, Weihnachten ist. Im Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel gibt es jetzt eine weitere Hommage an unsere thüringische Heimat, die wir über alles lieben. Den Text für das kommende Lied schrieb der deutsche Theologe und Pädagoge Friedrich Wilhelm Kritzinger. Die Melodie kommt tatsächlich von einem thüringischen Volkslied vor 1826. Es ist eine aktuelle Aufnahme des Philharmonischen Kinderchors Dresden, der ja auch seit vielen Jahrzehnten bekannt ist. Süßer die Glocken nie klingen. Kinderchor aus Dresden, kein weiterer Kommentar dazu, eine weitere aktuelle Veröffentlichung. Die Pentatonix mit dem Klassiker Jingle Bells. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank, and then we got upset. Das war sozusagen die amerikanische Weihnacht, die uns seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zumindest in den westlichen Landesteilen Deutschlands überflutet hat und die unser Bild von Weihnachten natürlich seitdem geprägt hat. Jetzt zurück zu den Thüringer Wurzeln. Zu Herbert Roth. Aber Wikipedia lässt uns wissen, sein musikalisches Schaffen war von Anfang an sehr umstritten. Da er seine Lieder nur in Hochdeutsch schrieb und interpretierte, wurde ihm von Kritikern vorgeworfen, mit am Absterben der Thüringer Mundart beteiligt gewesen zu sein. Insbesondere in den 50er Jahren betrachteten verschiedene DDR-Musikwissenschaftler, Kulturverantwortliche und Journalisten seine Lieder als Heimatschnulzen im westlichen Stil. Und es gab sogar Bestrebungen, Roths öffentliche Veranstaltungen verbieten zu lassen. Ausgerechnet Walter Ulbricht meinte aber damals, dass ihm diese Musik gefalle. Wahrscheinlich hatte der Sachse gesagt, immer noch besser als dieses Yeah, Yeah, Yeah oder wie das heißt. Das denke ich auch. Niemand hat die Absicht, Herbert Roth zu verbieten. Und die Ruhestätte von Herbert Roth befindet sich auf dem städtischen Friedhof in Suhl. Und in der Stadt wurden eine Straße und ein Rundwanderweg nach ihm benannt. Der Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel neigt sich seinem Ende zu. Mit etwas Stirnrunzeln und Sorge schaue ich auf unsere Playlist, was ja ein englischer Ausdruck ist. Aber wenn man sich die Titel anguckt, die wir heute gespielt haben, sind von 16 Titeln nur 4 in der englischen Sprache, also in der Sprache unserer ehemaligen Besatzer, Freunde und Förderer. Marshallplan, Stichwort. Wir werden dafür eine Menge Kritik einstecken, oder? Ich weiß, was du meinst, Göbel. Da wird es uns so gehen wie der neu eröffneten Frankfurter Altstadt, Frankfurt am Main. Diese wurde ja von Kritikern als rückwärtsgewandt, reaktionär und völkisch bezeichnet. Also ein härteres Verdikt ist eigentlich unvorstellbar. Genau, und deshalb kommen wir jetzt zum 4. englischsprachigen Titel dieser Sendung, der zugleich auch der letzte sein wird. Wir hatten ja neulich im November nämlich das Jubiläum 50 Jahre weißes Album der Beatles. Ob es nach dem heißen Sommer eine weiße Weihnacht geben wird in Deutschland, das wissen wir natürlich nicht, aber wir schließen diesen Weihnachtsflashback ab mit dem wunderbaren Schlusssong des weißen Albums der Beatles mit Good Night. Und Tschüss und auf Wiederhören sagen Ringo, Fischer und Göbel. sweet dreams for you. Sweet dreams for you.